Heute Abend bring ich sie Martina aus. Gestern am Strand, da ist geschehen, im Dünensand, hab ich gesehen, mein Ideal. Auf jeden Fall, sowas sah ich noch nie. Sonnenverbrannt, schlank ihre Glieder, sowas von Charme gibt es nicht wieder. Das gibt's nur einmal, jetzt frag ich sie. Ist sie nicht süß, ist sie nicht lieb, ist sie nicht nett? Das Fräulein Gerda, das Fräulein Gerda. Jeder wär froh, jeder wär stolz, wenn er sie hätte. Das Fräulein Gerda, das Fräulein Gerda. Alle Leute bleiben plötzlich stehen, um den süßen Mädel nachzusehen. Ist sie nicht süß, ist sie nicht lieb, ist sie nicht nett? Das Fräulein Gerda, das Fräulein Gerda. Heute Abend bring ich sie nach Haus. Ist sie nicht lieb,